Hallöchen zum Schaumbad, der Podcast, das Schaumbad, der einzige Podcast, in dem zwei weiße Dudes sitzen, so sagt man heute. Dudes. Dudes, von denen weder einer dumm noch weder einer ein Klugscheißer ist. Weder dumm noch Klugscheißer. Ja. Also, wär's der nicht dumm und wär's der nicht Klugscheißer? Nee, also wir sind beide weder dumm noch Klugscheißer. Ja, aber also wir müssen ja, weißt du, so eine Visitenkarte. Ich bin der nicht dumme und ich bin der nicht du bist der nicht Klugscheißer, okay. Oder andersrum. Ja, aber dann wäre die Gefahr, dass du dann trotzdem der Klugscheißer bist, weißt du? Wir sind einfach beide, wir haben die gleiche Visitenkarte. Wir sind nicht dumm und keine Klugscheißer. Ah, okay. Ja. Weil naja. Das ist mir aufgefallen, bei egal welchen Podcast du hörst sobald sich Ü30-jährige weiße Männer denken, sie müssten einen Podcast machen, so wie wir auch, obwohl wir 18 sind, hast du immer einen, der ein bisschen dumm ist und einer, der ein Klugscheißer ist. So wie sehr bekannte Podcasts auch, also wo jemand denkt, er hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen und erzählt zum Beispiel über Metal und die Hälfte davon ist halt einfach komplett falsch. So. Ah, ja. Vitamin X. Genau, der Podcast mit Melvin Böhmermann, der denkt, er hätte den Metal erfunden. Melvin hat den Metal erfunden. Melvin hat den Metal erfunden. Ja, Melvin hat den Metal erfunden, könnte auch so ein Netflix-Film sein. Oder ein Kinderbuch. Oder ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch. Wo die Kinder an Maiden und Judas Priest dran, also die New Wave of British Metal sozusagen rangeführt werden. So. Ja. Und dann war Rob Halford schwul. Nee, ich hab das ja. Direkt vor Augen, so komisch kindlich gezeichneten Scheiß. Melvin hat den Metal erfunden, so ein kleines, in so einem Format, quadratisch, 10x10 Zentimeter. Liest mal seiner irgendwie Dreijährigen vor. Das ist ja Melvin auch so. Hat den Metal erfunden. Melvin hat ihn, da könnte man viel erzählen auch, weil Metal unterteilt sich ja auch in zwei Personengruppen. Es gibt ja sehr nette Metaler, die meistens sogar, also mit denen kannst du dich sehr gut unterhalten. Und dann gibt es die Bauernmettler. So. Und deswegen habe ich eben auch Rob Halford ist schwul gesagt, weil ich kannte mal so einen Bauernmettler in der Eifel. Und wenn man dem nämlich diesen Satz gesagt hat, damals hat man noch nicht homosexuell gesagt, weil schwul in den 90ern einfach aus jedem Mund wie unreflektiert rausgeprabbelt wurde. Aber wenn du das zu ihm gesagt hast, Rob Halford ist der Sänger von Judas Priest und der ist wirklich homosexuell. Okay, gut, dass du es aufgehört hast. Ja. Und er war großer Priest-Fan, aber er war auch großer Bauernmettler. Ah. Und er kam damit nicht klar, dass der Sänger seiner Lieblingsband sich irgendwann geoutet hat. Ah, okay. Und damit konntest du sofort eine Schlägerei losbrechen fast. Also er wollte dir immer sofort ein paar auf Maul geben, wenn du gesagt hast, ey, Rob Halford ist übrigens schwul. Halt die Fresse! Und dann musste er immer zurückgehalten werden. Bei den 90ern war schwul ja auch eher ein, hat man für benutzt wie, ist blöd, ist doof, ist ja. Scheiße. Also aber deswegen sagt man es ja heute auch nicht mehr. Der weil Film war voll wurde, schwul. Wurde halt noch negativ, also wurde negativ konnotiert. Und das ja genau, aber nicht dran, nur ja. Unbedingt mit Homosexualität in Verbindung gebracht. Also ja, aber der Ursprung einfach, wahrscheinlich. Es war noch einfach, was weiß ich, ein Film war schwul, wenn er nicht gut war. Ja, ja, schon, aber im Prinzip ist es ja diskriminierend. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich wollte dir nur nochmal erklären, ja, weil danke, du bist ja nicht so hell. Ja, weißt du? Ja. Warte mal. Dumm und keine Klugscheißer. Keine Klugscheißer, genau. So waren wir drauf. Das Wort Mansplaining setzt sich übrigens zusammen aus Mann ja. Und Explaining. Ja, ja. Ach, wusste ich gar nicht. Ja. Nee, was ich, also, weil wir gerade bei Visitenkarten waren, ich finde eine gute Visitenkarte für uns wäre ein Podcast mit zwei frustrierten, egozentrischen, alkoholkranken, spielsüchtigen, sexistischen Arschlöchern, die auch noch die Frechheit dazu haben, trotz aller Privilegien den ganzen Tag zu jammern. Das klingt könnten gut. Wir sein. Wir jammern aber wenig. Naja. Also alles andere trifft zu, aber wir jammern wenig. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sind wahrscheinlich in Minute, ich tippe mal so, warte mal. 4:22. 4:30 jetzt gleich des Podcasts und heute ist ein wahnsinnig warmer Tag und wir haben beide noch nicht über das Wetter gemeckert. Da sieht man, dass wir keine Jammer. Nee. Kein Jammer-Podcast. Aber wir sind frustriert, egozentrisch, alkoholkrank, spielsüchtig und sexistisch. Und Arschlöcher. Ja. Ja. Aber nicht dumm. Aber wir sind nur, und keine Besserwisser. Wir sind ja nur strukturell sexistisch. Ja. So wie wir strukturell rassistisch sind. Wie viele Frauen sind hier im Raum? Ja, wie viele ich weiß. Nicht-Weiße sind hier im Raum? Ja, aber wir haben ja schon immer angeboten, und es steht noch immer, wenn zwei Personen oder auch eine Person, die keine dumme männliche Kartoffel ist, unseren Podcast-Platz übernehmen möchte und eine Folge mal einfach als das Schaumwort droppen will, darf sie das gerne tun. Stimmt, ja. Schickt uns einfach eure Folge. Wir hatten doch einen Namen dafür. Egal. Egal, aber ihr dürft uns, dann suchen wir auch den, wie wir das nennen, raus, aber ihr dürft dann einfach eine reguläre Folge Schaumbad. Also die Einladung steht. Ihr dürft halt nur nicht, weil wenn wir das so ausrufen, ich glaube, da scharren jetzt schon wieder irgendwelche Kartoffeltypen mit ihren Füßen so. Die malen sich das Gesicht dunkel an und... oh Gott, ja, ja, ja. Jetzt haben wir auch noch Blackfacing angestoßen. Ja. Heute ist ein... Wir machen heute einen Ritt auf der Rasierklinge. Ja, ja. Aber wir machen das nur, um Mitleid von euch zu kriegen. Ja. Wo hast du den Satz her? Zeit online, Artikel zu Heinz Strunks 60. Geburtstag. So wird Heinz Strunk da beschrieben. Okay. Frustriertes, egozentrisches, alkoholkranke, spielsüchtige, sexistische Arschlöcher, die auch noch die Frechheit haben, trotz aller Privilegien den ganzen Tag zu jammern. Okay. Trifft's eigentlich ganz gut. Ja, ich bin, nachdem ich das letzte Heinz Strunk Buch, es war so... Nee, hat einen anderen Titel. Ich habe den Titel sogar vergessen. Das ist wirklich ein bisschen... Also da trifft der Satz auch zu. So großer... Also ich würde niemals... wir sind beide Heinz-Strunk-Fans noch immer. Ja, ja. Aber wir sehen ihn ein bisschen anders, genau. Ja, ja. Hat er... Aber ja. Ich finde Heinz-Strunk zu beschimpfen, nur weil er... Nein, der Artikel war auch nicht so, okay. Nicht so schlimm. Also, aber dieser Satz passt schon ganz gut, weil in seinen Büchern ist es ja so... Ja. Er ist frustriert, egozentrisch, alkoholkrank, spielsüchtig, sexistisch. Die Glocken von Susanne Bohne. Ja, nee, auch das. Also alle Adjektive fassen eigentlich den Hauptcharakter seines letzten Romans zusammen. Mhm. Von daher passt das sehr gut. Ja. Ja. Ich hätte noch zwei Sachen, damit wir heute so richtig runtergehen können. Sexistisch. Weiß ich gar nicht, aber damit wir auf den Pimmelhumor kommen. Der ist wichtig, den muss man abhaken als alte Männer mit einem Podcast. Ich habe letztens wirklich ein Telefonat mitgehört. Also vor mir ist ein Typ gegangen, der hatte seine AirPods hat er natürlich drin. Natürlich, was sonst? Und war gerade am Telefonieren und hat sehr laut geredet. Also ich war ganz, also ich hätte gerne das andere Ende seines Gespräches auch gehört, weil der war so, ich würde sagen Anfang 20. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, den habe ich mir auch sofort in die Notizen reingeschrieben, weil der könnte auch aus einem Heinz-Strunk-Buch sein, weil er enorm vulgär ist. Er hat gesagt, ich muss erstmal meinen Sexpimmel abpissen. Diesen Satz hat jemand mitten in Stuttgart vor mir gehend, 2 Meter vor mir gehend, laut in seine AirPods gesagt. Sein Sexpimmel. Ich muss erstmal meinen Sexpimmel abpissen. Sexpimmel. Er hat wirklich Sexpimmel gesagt. Ja. Und ich dachte kurz, ich habe kurz geschaut, bin ich bei so komischen Prankstern, weißt du, in so einem YouTube-Videoclip, weil wer rennt bitte durch eine Stadt und sagt wirklich Sexpimmel abpissen? Das, naja, ja. Also es gibt auch Leute, die sagen sich Saufrüben in den Hals würgen oder so. Ja, aber das schreiben die in Chats zum Beispiel oder sagen das, aber doch, ja, ja könnte passieren. Das kann auch mal am Telefon passieren. Aber Sexpimmel abpissen, vor allen Dingen auch, also er hat leicht geschwäbelt auch noch. Dann mache ich jetzt Sinn. Was war das für ein Typ? So eher so ein typischer AirPod-Träger oder also? Nee, ich würde ihn schon als Stuttgart-West-Hipster klassifizieren. Ja, okay. Also er hatte eine unförmige Jeans an, ein bisschen zu weites T-Shirt. Mehr weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich von diesem, ich muss erstmal meinen Sexpimmel abpissen, so irritiert war. Ich wollte war kurz davor, ihn anzusprechen, was er denn vorher getan hat. Ja, also, genau. Hast du mehr von diesem Gespräch aufgeschnappt? Hatte er kürzlich Sex vielleicht? Und deshalb hat er das aufgegriffen nochmal? Nee, sonst, also Also ich war nicht lange hinter ihm und dachte dann auch, jetzt würde mir auch, also er war auch langsamer als ich. Mhm. Deswegen bin ich irgendwann vorbei, also ich bin recht schnell, war ich auch vorbei und dachte auch, eigentlich würde ich mehr zuhören, aber eigentlich will ich auch weniger zuhören. Also ja, war so ein im Vorbeigehen. Und okay, ja, nee, weil also ich dachte, ich habe nämlich gar keinen Kontext mitbekommen. Ja, der ja. Kontext könnte sein, ich mutmaße jetzt einfach mal, den Sexpimmel abpissen. Ich denke da an, kennst du so urinieren mit einer Halberektion? Ja, ja, ja. Die schwieriger ist als... Da ist auch ein ganz schlechter Film mit Jim Carrey. Ja, ja, gibt's. Genau. Ich, beide und sie hieß der. Genau, Film. Und Me, da hat nämlich sein... Also er hat ja zwei Persönlichkeiten. Ja, das ist großartig. Und die eine Persönlichkeit weiß nichts von seiner bösen Persönlichkeit. Und da merkt er ja dann beim Pinkeln, dass er gerade wohl noch Sex hatte. Genau. Und noch diese Halberektion hatte. Genau, und dann steht er vom Klo, man sieht ihn von hinten, er will in die Schüssel urinieren im Stehen. Und merkt dann, oh, da stimmt was nicht. Und plötzlich geht sein Strahl nicht, geht einfach irgendwie nach links oben. Ja. Ja. Und dann, Moment mal, hatte ich letzte Nacht Sex? Ich habe mich totgelacht bei dieser Szene. Da war ich so 13. Da war ich im Kino. Ich habe den ein bisschen später gesehen, habe die ganze Zeit auf Witze gewartet in dem Film. Mhm. Weil der ist ja gar nicht so lustig. Muss man wirklich sagen. Ich mochte den tatsächlich. Okay. Also der hat wahrscheinlich für mich funktioniert mit 13. Du warst aber jetzt wahrscheinlich 17. Aber... der Witz ist mir nämlich auch hängen geblieben. Deswegen wusste ich direkt, worauf du raus wolltest. Genau, genau. Und wahrscheinlich hat vielleicht der Typ hat er den auch gesehen. Oder der hatte wirklich eine Viertelstunde vor diesem Telefonat noch Geschlechtsverkehr, hat es seinem Telefonpartner erzählt. So, ey, ja. Ich habe gerade gebumst. Und jetzt muss ich erstmal meinen Sexpimmel abpissen. Ja. Weil das sollte man ja sowieso vielleicht tun. Vielleicht wollten sie sich zum Korn antreffen und er hat gesagt, nee, ich habe gerade noch getindert. Ich muss jetzt erstmal meinen Sexpimmel abpissen. Genau, muss kurz meinen Sexpimmel abpissen und dann können wir uns treffen. Aber es ist schon, also die Komposition findest du auch gut, oder? Ja, ja, ja. Sexpimmel abpissen. Das hat ein bisschen was von diesem komischen Satzbau, den wir auch öfter benutzen mit diesem Halsrüben in die Maulfresse ficken und ja, so weiter. Ja. Also einfach nur die so vulgär sein, genau. Unnötig vulgär sein. Genau, ja, genau. Das Sexpimmel abpissen ist Sexpimmel unnötig vulgär. Er hätte ja auch sagen können, ich hatte gerade Geschlechtsverkehr und mein Penis ist noch im halb irrigierten Zustand und deswegen müsste ich jetzt erstmal auf Toilette gehen. Ja, aber der hat halt mit seinem Bro telefoniert. Ja. Und nicht mit seiner Ma. Ja, oder mit seinem Urologen. Genau. Ja. Außerdem, apropos Urologen, genau. Außerdem ist es, glaube ich, wichtig, oder sagt man, dass man unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr urinieren sollte zur Reinigung dieser Gänge. Ich weiß nicht, ob das auch für einen Mann zutrifft, aber ich weiß, dass das Menschen mit Vagina und Vulva, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe neulich gelernt, Vagina ist außen und Vulva ist das Ganze. Egal. Sagen wir, Frauen sollten bestenfalls, oh Gott, jetzt erkläre ich hier. Ja. Frauen sollten bestenfalls nach dem Geschlechtsverkehr direkt urinieren, wegen Blasenentzündung, um die zu vermeiden. Ich überlege gerade, ob das Mansplaining ist oder ja, ja. Ob du einfach erzählst. So, Mädels geht danach auf Toilette. Nein, so. Nein, nein. Ja, ja. Vielleicht hat dieser Typ... Aber für Männer gesagt, bestimmt auch... Also, ich meine, mal alle Kanäle durchspülen. Das muss genau. Ja auch... wenn im Sommer in der Stadt zu wenig Wasser abfließt, dann kommt ja auch die Kanalreinigung und spült mal den Kanal richtig durch. Ganz genau. Es ist ja sehr viel Austausch von Bakterien auch, ja. So ein Geschlechtsverkehr. Da, also Kanal mal durchspülen. Ja. Kann nie schaden. Ja. Daher kommt das Wort Kanal. Kann nie schaden. Hm. Ja, durchspülen. Durchspülen heißt ja Kanal. Kanal. Ja. Gott sei Dank. Wir müssen mal... egal, Schnitt. Würdest du eher mit Bernd Höcke in die Sauna gehen oder mit Gerhard Schröder in ein russisches Restaurant? Erstmal großes Lob für eine Entweder-Oder-Frage. Mag ich immer. Die ist mir letztens auf der Toilette eingefallen. Mit Bernd Höcke in die Sauna oder mit Gerhard Schröder essen? In ein russisches Restaurant. In ein russisches Restaurant. Weißt du, wo er auch so fröhlich begrüßt wird? Ah ja, ja. Also in ein pro-Putin- Wahrscheinlich, russisches Restaurant. Ja, dann unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja. Weil einfach also nur ein russisches Restaurant würde ich, also die Küche in Russland, ist ganz toll. Ja. Ich glaube, ich würde dieses Restaurant nehmen. Auch wenn er in Russland wäre? Ach so. Ja, das ist dann mit Visum, glaube ich, alles immer schwierig zurzeit. Ja, ist egal, du stehst, das kriegen du wir stehst entweder vor der Tür von der Sauna oder vor der Tür vom Restaurant. Ja, kriegen wir irgendwie geregelt. Also würdest du eher mit Gerhard Schröder in ein russisches Restaurant gehen? Ich glaube, ja. Ja. Einfach nur, ich glaube, das ist angenehmer, mit einem Wichser was essen zu gehen, als mit einem Wichser nackt rumzusitzen. Stimmt, ja. Also du machst ja nur zwischen Sauna und Restaurant aus. Ja. Fairerweise, Schröder ist nicht ganz so ein Wichser wie Bernd Höcke. Vermutlich, ja. Also müssen wir das rein rechtlich noch abmildern? Nein. Vermutlich. Ja, ja. Ich sag vermutlich, also du hast vermutlich gedacht. Ich gehe davon, also ja. Ja, du vermutest. Ich kann es mir gut vorstellen, ja, dass... Ich könnte mir das auch Bernd vorstellen, dass... Bernd Höcke ein größeres Arschloch ist. Als dass Bernd Höcke, also ich meine, der eine will halt, hat seinen eigenen Vorteil im Sinne, sag ich mal, und der andere hat seinen eigenen Vorteil im Sinne und, nee, Moment mal, der eine hat seinen Vorteil im Sinne und arbeitet mit einem Faschisten zusammen, kann man so sagen, und der andere ist ein Faschist und hat seinen Vorteil im Sinne. Ja. Also, beide haben ihren Vorteil im Sinne, aber einer ist kein Faschist, sondern kennt nur Faschisten. Ja. Könnte man so sagen. Oder anders gesagt, der eine ist ein Nationalsozialist und der andere ist ein besoffener Influencer auf Instagram. Der mit einem Diktator rumhängt. Ja. Ja. Ja, gut. Aber ich meine, der... Ja gut, wer hat... Da stimmt die Kohle und so weiter. Ja. Und wer hat hier... Wer hat Heinz Rühmann später Vorwürfe gemacht? Kein Mensch. Genau, und ja. Was ist schlimmer? Ist ein überzeugter Neonazi schlimmer oder ein geldgieriger Wichser? Das ist eine gute Frage. Der geldgierige Wichser schadet auch ziemlich vielen Leuten. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ein überzeugter Nationalsozialist, dessen Ziel es auch ist, Leute davon zu überzeugen, dass Nationalsozialismus toll ist, oder Nationalsozialismus ist falsch, Rassismus, Ausschließung und so weiter toll ist, ist, glaube ich, schlimmer als ein geldgieriger Bastard. Ja, ja. Oder? Ich überlege gerade, was so Folgeschäden sind. Also, wir müssen nicht drüber diskutieren, dass der Nationalsozialist sehr viele Schäden anrichtet. Aber so geldgierige Vollidioten, da sind die Schäden ja eher indirekt, aber auch sehr groß, glaube ich. Also ja. So ein Jeff Bezos hat, glaube ich, auch einige Biografien auf dem, also Gewissen, aber unter dem Deckmantel des Kapitalismus genau. Kann er das sehr gut tun. Aber seine Lagerarbeiter, die an Burnouts, Depressionen und ihre Familien noch mit runtergezogen haben, da schützt ihn ja das System. Da reden wir jetzt nicht drüber so. Also, weil wir es nicht messen können. Ja, genau. Ja, das kann man halt schwer vergleichen. Ja. Also, Nazi mit dem Kapitalist zu vergleichen, ist schwierig. Beides schlecht, ist wie Sonnenbrand und Schnupfen. Beides scheiße. Aber ja, das ist was völlig anderes. Genau. Würde dann noch sagen, weil der Sonnenbrand wäre dann der Nationalsozialismus, weil dann, ja, ist flächiger. Das ist ein flächiges Phänomen. Ja, und wird mit der Zeit verwandelt sich es in ein Braun. Ja, ja, ja, eben, genau. Ja. Wandelt sich, tut so, als wäre rot, wird dann aber tiefbraun, ja. Genau, und bei Schnupfen ist ja sehr lokal. Ist viel Ausfluss. Ja, genau, das ist ja auch, ich sag mal so, das ist auf eine Region beschränkt, aber hat sehr viele Folgen, ja. Damit ist der Kapitalismus der Schnupfen unter den schlechten Systemen. Ja. Ja. Cool. Ja, wir sind sehr gut in Analogien. Ja. Ich hätte dann noch einen Appell, da wir schon über diesen verrückten, z-kritzelnden Irren aus Moskau geredet haben. Da muss man nichts relativieren, weil der kann einen ja im Moment auch nicht verklagen. Da wird man, glaube ich, sogar von unserem Staat geschützt. Ja, jedenfalls dieser z-kritzelnde Irre aus Russland. Ich hätte noch einen kleinen Appell. Ich sehe das immer wieder im Internet. An alle schwangeren Frauen da draußen. Wenn ihr in der Schwangerschaft seid und das unbedingt... Das ist mit Schwangerschaft verknüpft. Unbedingt häufiger teilen müsst und das wochenweise, kürzt bitte nicht Schwangerschaftswoche mit SS ab. Ich habe das schon sehr häufig gesehen. SS 18 oder SS 27. Ah, okay. Habe ich noch nie gesehen. Also, ich bin in. Manche Abkürzungen sollte man vielleicht mal. Ihr könnt SSW zum Beispiel machen. Oder ihr könnt... Schwangerschaft, SS, okay, jetzt. Ja, aber die Woche wird dann einfach SS 18 oder so. Wie wär's mit... Von mir... Schwangerschaft. Nee, oder Schwischwar. Ist mir auch scheißegal. Schreibt einfach nur S 18. S 18 wäre... Wieso komme ich immer... S 18. Ja. Lass dieses SS weg. Das heißt nicht Schwangerschaftswoche, sondern das heißt auch Schwangerschaft kann man anders abkürzen. Schwascha zum Beispiel. Ja, oder genau. Wie Peter gesagt hat, Das ist ja wie in der Universität. Ne? Sommersemester war ja auch das SS. Und dann hatte man diese Ordner stehen. In, ja. Jeder coole Student hatte früher in seinem Regal WS. Aber gab es reflektierte Soziologie-Professoren, die damals schon SOSE daraus gemacht haben? Nee, an der. Also, wir haben ja beide an der Uni Stuttgart studiert. Ja. Da war, also, als ich da studierte. Also, ich habe nichts studiert. Bei mir. Achso, ja. Also, Freunde von uns, die wir kennen. Und genau. Egal. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von der Straße. Nee, ich bin mir nicht. Ich will mich nur an die HörerInnen noch richten. Ich bin einer von euch. Ich bin ein Typ von der Straße. Also, ihr könnt uns alle hören. Also. Ja. Ja. Ich bin nur Podcaster vom Beruf. Ich war auf der Podcast-Universität. So. Genau, an der Uni Stuttgart hieß es nämlich SS. Und ich kannte damals jemanden an der Uni Heidelberg, da hieß es nämlich Soße. Ja. Und die ganzen Heidelberger hatten diese Soße. Voll niedlich auch. Ja. Klingt wie Soße, nur netter. Und bei uns war es überall SS. Ja. Ja. Ob das mittlerweile geändert ist, ich weiß es nicht. Sollte mal ändern. Ich hatte auch eine Vorlesung, die hieß Sozialstrukturanalyse. Und die war immer abgekürzt mit SSA. Ja. SSA. Im SS. Genau, ich glaube im SS 88, ich habe 1988 studiert, ja. Im SS 88 hatte ich die Vorlesung SSA. Bei ja, problematisch, gell? Dr. Goebbels. Oder. Aber mein Appell auch nochmal vielleicht an alle Universitäten, Sommersemester, Wintersemester klingt auch viel schöner abgekürzt Wiese anstatt WS. Also, dass man einfach Soße und Wiese benutzt und an alle Schwangeren, wenn ihr online irgendwas postet, lass doch bitte diese zwei Buchstaben weg. Also, ist das so ein Ding? Also, mir ist das schon häufiger begegnet. Ja gut, wir sind auch in so einer Bubble, das liegt auch in unserem Alter, dass irgendwie 99% der Menschen, die wir kennen, schwanger sind. Ja. Also das ist bei mir. Ja, mein Appell schon mal immer, wenn dein Kind 3 ist, vielleicht will er später sich nicht bei Instagram ständig sehen, unverpixelt. Der Appell steht weiterhin, der geht an beide Geschlechter. Und jetzt noch der zweite Appell, Netiquette, lass diese scheiß Abkürzung weg. So, jetzt habe ich, hab ich meinen Bildungsauftrag erfüllt. Bildungsauftrag, nee, das ist gar kein Bildungsauftrag, das ist einfach nur ein Appell. Ja. Reißt euch mal zusammen. Verpixelt eure Kinder, bis sie volljährig sind, weil die sind ungefragt, liegen die auf irgendwelchen Servern in Silicon Valley. Ja. Und stell dir mal vor, dieser Roboter Mark Zuckerberg scannt dann mal die menschliche Anatomie und dann weiß der irgendwann, wie man Kinder baut. Genau. Ja. Ich mag diesen Internet, diese lustige Verschwörungstheorie, die ja keine, also die bewusst damit spielt, dass Mark Zuckerberg ein Roboter ist. Kenne ich gar nicht. Alter, wird immer, ist mir schon häufiger im Netz begegnet, dass einfach eine Pseudo-Verschwörungstheorie aufgemacht wird mit Mark Zuckerberg ist kein Mensch, sondern ein Android. Oder ein Roboter. Und wenn du Fotos von ihm siehst und diesen Witz da drauf legst, funktioniert der eigentlich immer, weil er sieht nie Mensch, also er sieht nie zu 100% menschlich aus. Er sieht immer so aus, als wäre er programmiert worden, so zu gucken, wie er gerade guckt. Also. Ja, so funktionieren Verschwörungstheorien. Ja. Also, dass du halt das passende Bildmaterial zu. Nur, dass die Leute, die verbreiten, sich alle bewusst sind, dass Mark Zuckerberg kein Roboter ist, aber sie einfach so tun. Ach so, das ist so eine ironisierte. Eine ironisierte. Wie die Bielefeld-Verschwörung. Die Bielefeld. Genau. Also Mark Zuckerberg als Roboter ist die Bielefeld-Verschwörung nur mit Mark Zuckerberg anstatt mit Bielefeld. Okay, ja. Also die soll ja plakativ darstellen, was Verschwörungstheorien für einen Unsinn sind. Diese deshalb gibt es die ja. Ja, ja. Blöde ist nur, dass manche Leute es dann trotzdem glauben. So. Ja, und zeitgleich ist halt auch so, die Bielefeld-Verschwörung ist ja jetzt auch schon recht alt. Also die ist ja mindestens schon 10 Jahre alt, würde ich sagen. Älter sogar noch. Noch älter. Und langsam kann man den Witz auch nicht mehr hören. Ne? Ja. Also, ja. Irgendwie. Ja, ja, ich habe mal den schönen Satz gehört, den hat mir eine Bekannte gesagt, die hat Bielefeld so beschrieben und den fand ich eigentlich ganz schön, als wären Baumärkte zum Sterben aufs Feld gekrochen. So hat sie Bielefeld beschrieben. Bielefeld sieht aus, als wären Baumärkte zum Sterben aufs Feld gekrochen. Weil der Speckgürtel von Bielefeld wohl so aussieht, bestimmt, als wären da im Nichts irgendwie ein paar Baumärkte gestorben. Aber es ist tatsächlich so, also ich bin da schon öfter durchgefahren, weil da irgendeine Autobahn endet Und dann musst du da runter und fährst durch dieses Bielefelder Speckgürtelbereich. Ja. Und da liegen und sterbende Baumärkte. Es wirkt nicht wie eine Stadt. Es ist einfach nur ein Brei von komischen Industriegebieten und Bundesstraßen mit roten Ampeln und viel Verkehr. Ja, Props gehen trotzdem raus nach Bielefeld und den berühmtesten Sohn der Stadt, Ralf Rute. Ralf Rute? Ich kannte das Bielefelder. Ja. Ich kenne noch einen. Sonst, kennst du noch einen Bielefelder? Ja, ein berühmter SWR-Redakteur. Okay. Ja, sehr berühmt. Er hat einen tollen Nachnamen. Ich möchte ihn aber jetzt hier nicht. Und da wir aber auch von Soziologie hatten, die berühmteste Institut für Soziologie ist an der Uni Bielefeld. Also Niklas Luhmann haben wahrscheinlich viele schon gehört. Als Bielefelder? Also er hat in Bielefeld gelehrt. Ah, okay. Ja. Wusste ich gar nicht. Genau. Hast du ein Apparat für meine Bierflasche? Anders als Dankeschön. Frankfurt, Props gehen raus an Jürgen Habermas, saß Niklas Luhmann in Bielefeld. So, kurze Geschichte der aktuell noch zum Teil lebenden Soziologen. Zum Teil noch lebende. Luhmann lebt nicht mehr, oder? Der ist, glaube ich, tot. Habermas lebt noch. Habermas lebt noch, das weiß ich. Vielleicht lebt Luhmann auch noch. Zusammen mit Thomas Gottschalk. Stimmt, der hat mit Thomas Gottschalk zusammen die Passion auf RTL moderiert. Niklas Luhmann. Ach, der war das? Ah, okay. Oder hat der sogar den Jesus gespielt? Ich habe mir den Scheiß nicht angeguckt. Haben wir eigentlich jemanden getötet dieses Jahr? Traditionell sagen wir doch immer, wer unsere Jahresvorhersage. Ja. Ich glaube, ich hatte Jürgen Habermas. Ich hatte dieses Jahr. Lass Habermas in Ruhe. Ja, okay. Aber du kannst ihn trotzdem sagen. Ich hatte, glaube ich, Gerhard Schröder dieses Jahr mal, weil ich ja so häufig auf Tommy Gottschalk gesetzt habe. Mhm. Und ich glaube, ich bleibe bei Gerhard Schröder. Jetzt hat er kein Büro mehr in Berlin. Der ist ja jetzt. Jetzt hat er eigentlich auch nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt. Meine Vorhersage noch für das halbe Jahr, was wir noch haben. Gerhard Schröder wird im frühen Dezember ausrutschen, wenn er wieder Meisenknödel aufhängen will. Auf seiner Terrasse rutscht er aus, bricht sich die Hüfte, geht doof aus. Ja. Ja, das kann passieren. Ich fände es schade, weil ich habe noch einen Termin mit ihm in einem russischen Restaurant. Ah, ja, stimmt. Ich hoffe, den kriegen wir noch wahrgenommen, bevor er auf diesen Meisenknödel aufrutscht. Das ist gut, weil dann muss ich. Also, nee, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, weil ich jetzt natürlich mit Bernd Höcke in die Sauna muss. Ja. Ja. Wenn wir Glück haben, stirbt Bernd Höcke dieses Jahr. Ja. Man wünscht ja niemanden den Tod. Außer Bernd Höcke. Aber. Ich bin ja kein Rassist. Ja. Stimmt, wenn man über Rassisten, wir haben es ja dieses Jahr richtig konsequent eingeführt, dass man diese Aber weglässt. Aber wenn man über Rassisten redet, kann man es wieder tun. Wenn der Anfang des Satzes positiv ist. Ich wünsche ja keinem den Tod, aber Bernd Höcke schon. Ja. So ein bisschen wie, ich habe Haider ja nie gewünscht, mit seinem viel zu teuren Sportwagen gegen einen Betonblock zu knallen, diesem österreichischen Faschisten. Aber ist halt passiert. Ja. Aber das Aber so stehen lassen. Aber, ja. Aber. Aber ist übrigens auch ein Schweizer Vorname. Und eine schwedische Band. Waterloo! Ich finde schön, wie wir konsequent auch keine Großereignisse im Fernsehen verfolgen. Du hast der ESC war dir wahrscheinlich auch vollkommen egal, oder? Ja, tatsächlich, ja. Also die Passion auf RTL, vollkommen egal. Aber in Twitter kriege ich dann, also ich lese tatsächlich, ich scroll ein, zwei Mal am Tag durch Twitter. Bist du noch nicht bei Mastodon? Nee, habe ich nie gehört. Okay. Nee, aber ich scrolle ein, zwei Mal durch und da kriege ich es dann mit, dass sowas war und das, was da wohl, also. Okay. Aber verfolgen selber? Nee, nur über Drittkanäle. Auf Mastodon. Habe ich noch nie gehört. Ist das ein neues Social Media? Ja, oder? Das ist wohl wirklich ohne Konzern, auch irgendwie direkt Verkopplung, ohne einen steuernden Server wohl. Und ist jetzt gehypt, weil Twitter von diesem, wie heißt der, Robert Downey Jr., dieser Schauspieler, der Iron Man spielt, also Tony Stark, nur in echt und noch ein bisschen verrückter. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Jeff Bezos mit Haaren, baut auch so Elektrokarren und hat den Zahlungsdienst erfunden. Ich komme echt nicht auf den Namen. Der Typ ist vollkommen unbekannt. Ja, über den redet nie jemand. Ja. Also mit H. Bevor der Elon Tusk. Ja, der Bruder vom polnischen Ministerpräsidenten. Genau. Ja. Ja. Von der Peace-Partei. Piss-Partei. Ja, nee, sein Bruder ist in der Piss-Partei, aber Elon Tusk ist in der Peace-Partei. Genau. Die kümmern sich aber gar nicht um Frieden, sondern die verscherbeln Elektrokarren. Ja. Warte, wir sind gerade 12 Mal abgebogen. Wo sind wir gerade? Also diese Elektrokarren sind nach irgendeinem alten Physiker auch benannt. Ich glaube Edison. Edison, die Edison-Spule. Die Edison-Spule. Die war bei Command & Conquer, Alarmstufe Rot, war das eine Abwehrwaffe. Genau. Ja. Also der beliebteste Modell ist, glaube ich, der Edison Curie 3000. Curie? Also das Modell heißt dann Curie. Curie. Benannt nach Chicken Masala Curry. Genau, ja. Oder nach der Curie-Wurst. Die Curie, Marie Curie-Wurst. Sehr gut. Das wäre eigentlich auch super. Boah, also Marie Curie-Wurst. Hatten wir nicht schon mal irgendeinen Laden aufmachen wollen, wo man frittierte Nelken kaufen kann oder so? Ja, doch, ja. Ja, da könnten wir auch eine Marie Curie-Wurst. Nee, wir wollten keine Nelken, wir wollten irgendwas. Frittierte Zucchini-Blüten oder so. Nee, Maiklöckchen oder so. Irgendwer hat uns aufgeklärt, dass die giftig sind. Also irgendwer hat uns dann geschrieben, Leute, dumme Idee, die sind giftig. Und seitdem wollen wir das. Marie Curie hat sich ja auch voll verstrahlt, weil die ja die ganze Zeit hier mit diesem Strahlen. Ja, mit Materia. Mit Materia, ja. Materia hat. Der ist auch ein bisschen verstrahlt. Ja. So schön verstrahlt. Achso, hat er auch so einen Text? Ja, es gibt so einen Song, der heißt So schön verstrahlt. Also ich finde, Materia ist auch so eine Person, den finden ja sehr viele Leute cool. Mhm. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Kein Aber. Okay. Ja, wenn Materia man auch bedenkt, ist scheiße. Kein Aber. Ja. Wenn man auch bedenkt, dass er auch die Texte für Campino schreibt, seitdem die Hosen schlecht sind, würde er eigentlich noch schlimmer. Wir haben ihn aber auch bei unserer Live-Gala schon gedacht. Materia ist irgendwie so ein. Kennst du Typen, wo du nichts konkret gegen die hast, aber die so im Allgemeinen so. Ja, bei mir ist das Campino, ja. Oder auch Farin Urlaub. Oh, da würden die aber viele widersprechen. Ja, ich kann den aus irgendeinem Grund nicht leiden. Aber gegen Materia habe ich zum Beispiel nichts. Ich finde ihn gar nicht so kacke. Ich finde auch einige Songs ganz okay. Okay, dann ist Materia mein Farin Urlaub und dein Farin Urlaub ist mein Materia. Genau, also ich habe überhaupt nichts gegen die Ärzte oder Farin Urlaub, aber aus irgendeinem Grund kann ich Farin Urlaub nicht leiden und die Ärzte allgemein auch nicht so richtig. So geht es mir mit Materia. Ja. Aber die haben mir nie was getan. Und die sind, für das, was die stehen, sind die super. Materia auch. Also, hör dir mal den Song Links an von Materia. Das ist köstlich. Köstlich. Prädikat köstlich. Ja, das ist ein großartiger Song. Sollen wir das als unser neues offizielles Bewertungsformat machen? Auf gar keinen Fall. Es gibt 1 bis 5 köstlich. Also ein köstlich ist eigentlich scheiße, aber es ist trotzdem ein köstlich. Ja. Aber man muss sie alle sagen dann. Köstlich oder ist schlecht. Besser fände ich köstlich. Köstlich. Köstlich, also schwäbisch ausgesprochen. Köstlich. Ja, kannst du ja gerne machen. Ja. Ich mache köstlich. Aber das Gute ist, wenn du richtig gut findest, musst du 5 köstlich verteilen. Und du kannst aber nicht sagen, 5, da gibt von mir 5 köstlich, sondern du musst sagen, köstlich. Köstlich. Können wir einführen. Ich muss da noch mit meinem Anwalt reden, ob wir das wirklich machen können. Das ist ein super Wort. So. Okay. Ja, ich finde, vielleicht sagen wir uns die Domain des Der einzige Moment, wo du köstlich sagen kannst, ist wirklich, wenn du in einem Restaurant gewesen bist und die Bedienung fragt dich, wie fanden sie es, dann kann man köstlich sagen. Aber alles, was nicht mit Geschmack zu tun hat und Geschmack auch wirklich nur olfaktorisch im Mund, olfaktorisches Riechen, egal. Also alles, was nicht mit Essen zu tun hat, als köstlich zu bezeichnen, klingt immer so leicht versnobbt. So. Wie fandest du diesen Witz? Köstlich. Ein köstlicher Humor. Köstlich. Und dann hat man den Bauch gehalten. Und dann hat man einen köstlichen Abend bei Christoph Sonntag. Ein ganz toller Abend im Renitenztheater. Mit Christoph Sonntag. Christoph der Sonntag. Fips Asmussen des Schwabenlandes. Gibt es einen schlechteren Comedian als Christoph Sonntag? Ich, wie gesagt, ich habe... Haben Nazis Comedians? Das ist die große Frage. Oh, weil, rechte Comedy. Ja. Weil die Rechten adaptieren ja eigentlich alles. Also jetzt Dieter nur mal ausgeschlossen. Genau, es gibt so Typen auch. Und gab doch diese eine Tante auch, diese jüngere Comedian, die auch so ein bisschen leicht rechtspopulistisch... Es gibt jetzt gerade in dieser Corona-Zeit gab es ein paar Typen, die da... abgebogen sind in die Schwurbelecke. Ja, in die vorher ganz normale Typen waren und dann halt schwurbelig und da dann ganz gut auch einen Reibach machen. Einen ordentlichen Reibach. Ja, ja. Also ich kenne Nikolai Binner. Müssen wir die pushen vom Namen? Nee. Ich gerade. Nee. Piep. Piep, ja. Ja. So ein Typ, der ist abgebogen und ich habe über Ecken, weil ich sein altes Management, egal, ich habe mir wurde das erzählt, wie das dann war. Der hat gesagt, ja, er ist da abgebogen, das ist aber scheiße, aber die Kohle stimmt gerade sehr gut, deshalb zieht er das weiter durch. Und dann kann man irgendwann so Xavier Naidoo-mäßig irgendwann in 10 Jahren ein Video bringen und sagen, habe ich alles ganz so gemeint und den Reibach wieder in der Mitte der Gesellschaft machen. Ist doch eigentlich ganz praktisch. Genial, ja. Genial. Aber irgendwie kann ich mir bei so frustrierten Faschisten und so Wutbürgern auch nie vorstellen, wie die so einen netten Abend lachend verbringen, so ist naja, genau halt so. Immer ja. Politisches Kabarett machen, nur halt mit nicht der Ladung, die man die sonst... Die Grünen wollen uns die Grünen. Weil wir Systemhuren kriegen ja nur dieses Linksgeseier von Jan Böhmermann. Und den Grünen und den Linken. Und das einfach umdrehen. Ja. Ich glaube, das funktioniert schon. Ja. Also funktioniert halt nicht im Breiten. Die Linksterroristen. Und dann lachen sie alle. Ja, und ich denke schon. Spucken ihre Currywurst. Doch, nee, doch. Currywurst ist wahrscheinlich verboten. Gibt nur Bratwurst. Nein. Curry ist ja auch. Currywurst. Ja, ja, aber die essen keine Curry. Curry wird ja importiert. Deswegen, da gibt es eine ordentliche Bratwurst. Ja. Im deutschen. Ich meinte jetzt Marie Curie mit Radium. Ach so. Eine Poloniumwurst könnte man da mal verkaufen. Oui. Ja. Ich will ja keine. Nee, doch. Aber egal. Egal. Was ich wegen Materia so schön verstrahlt, mir ist ein schöner Moment gerade eingefallen, als wir darüber gesprochen haben. Also da gibt es diesen Song so schön verstrahlt. Das ist wirklich ein angenehmer Song. Ja. Du magst Materia, egal. Ein Ohr rein, ein Ohr raus, ja. Weil Materia. Ja. Ich habe mal in einem OP gearbeitet. Ab und zu wurde da dann, also ein Operationssaal. Ja, ja. Ab und zu musste da geröntgt werden. Ja. Röntgenstrahlen. Und normalerweise weiß man, bevor man diese OP ansetzt, so, ja, wir operieren diesen Teil und dann müssen wir da noch ein Röntgenbild nehmen und müssen sich. Und dann weißt du vorher, du wirst ja eingekleidet, weil du sterilisierst dich komplett und man zieht sich da nicht selber an, sonst machst du dich hier bei dir unsteril. Ja. Du wirst dann eingekleidet vor der OP von dem Team, das dich einkleidet. Und wenn man weiß, hier wird jetzt geröntgt in dieser OP, kriegst du noch so eine Bleischürze. Die du auch noch. Die kriegst du noch unter deinen Kittel, normalerweise vorher. Ja. Es gibt aber Fälle, dass operiert wird und zwischendurch wird schon irgendwas zugenäht oder was weiß ich. Und dann so, ah shit, das müssen wir doch noch röntgen. Aber jetzt haben wir keine Bleischürzen an. Du könntest das dann alles eine Stunde runterfahren und Bleischürzen allen anziehen und so weiter. Oder sagst du, ach komm, scheiß drauf, das bisschen Strahlen, das bisschen Fruchtbarkeit, das bisschen Hodenkrebs, YOLO. Und deswegen bist du total verstrahlt. Nee, also, genau, und dann gab es diese Situation, also dann ist so, war so, das ist einmal die Woche passiert, dass man in so eine Situation kam und dann war es halt, ah shit, okay, wir müssen jetzt röntgen, scheiß drauf, wir leben jetzt damit. Und dann haben die Schwestern, es waren zwei Krankenschwestern oder drei, diesen Song angesetzt und alle haben plötzlich mitgesungen, diesen Materia-Song. Okay. Und das war irgendwie ein sehr schöner Moment, wie da alle standen und das Röntgengerät an und diese Krankenschwestern und so der Chirurg noch zwei andere Skalpellen singen einfach. Es war wie so eine. Die Chirurgin also, noch so ein Herz unterm Arm. So eine Musical-Szene. So schön verstrahlt. Wie so eine Scrubs-Folge eigentlich. Ja, genau. Das war wie eine Scrubs-Folge. Hört euch, drückt jetzt Pause, dann gibt bei Spotify ein. Materia verstrahlt heißt der Song wahrscheinlich oder so in der Art. Und dann hört man euch an, jetzt macht ihr kurz Pause und jetzt seid ihr wieder da. Und geiler Song, oder? Also man kann sich schön vorstellen, wie irgendwie 7 Krankenschwestern in einem OP-Saal den gesungen haben. Ja. Und um Farin Urlaub auch noch zu pushen, weil Peter den mag, hört euch Sumisu von Farin Urlaub noch jetzt an. Unsere Tage waren oft dunkel. Sie haben es ja gerade gehört. Ja, die ja. Zuhörer. Ja, ich habe mir jetzt auch gerade angehört. Ja. Wir haben die Pause auch gemacht. Ja, ja, klar. Ja, klar, klar. Wir haben den Song jetzt gerade angehört. Als würden wir hier einfach so tun, als hätten wir. Ja, knallhart durchgezogen. Ja. So, wir machen heute ein bisschen kürzer. Ja, sollen wir so transparent Anschlusstermine? Wir müssen jetzt, ja. Wir dürfen jetzt. Wir gehen auch heute auf eine Lesung. Wir gucken unseren, ich hätte beinahe gesagt, guten Freund. Aber ist eigentlich nur ein mittelmäßiger Freund. Ja, obwohl, doch, so offen können wir sein. Unseren guten Freund, André Lux, aka Egon Forever, der ein Buch rausgebracht hat, in dem einer von uns beiden auch eine Geschichte drin geschrieben hat. Da gehen wir noch auf die Lesung und stören die Lautstärke. Genau. Buh-Rufen und so. Weil Freunde machen das so. Die unterstützen sich nicht gegenseitig. Die schreien einfach rein. Genau, wir kommen da halbwegs angesoffen hin, zahlen keinen Eintritt, saufen sein Backstage-Bier weg und stören rum. Die Veranstaltung. Ja. Ja. Genau so werden wir da tun. Was gute Freunde so machen. Das 1:1 so gesagt. Klingt wirklich schon so. Das ist unsere trockenste Folge, aber was wir heute weggerödelt haben. Das ist irgendwie so. Ich habe tatsächlich gar nichts von meinen Notizen verwendet. Das ist sehr gut. Dann kann ich die recyceln 2024. Cool. Sollen wir das so machen? Mai 24. Ich benenne meinen Notizzettel um in Mai 24. Wir sollten da auch gar nicht jetzt noch lange reflektieren, weil ich bin immer genervt, wenn ein Podcast am Ende kommt. Ich hätte noch so viele Themen gehabt, aber wir müssen jetzt los. Wir haben euch heute einfach so ein Katzenwäsche-Format, aber mit Auge zu Auge. Deswegen waren wir so gut. Ihr habt gemerkt, wie gut wir waren. Aber in diesem kompakten Format. Mal keine Stunde oder anderthalb sogar. Nein, sondern einfach kompakte, wahrscheinlich so 40, 45 Minuten. Ihr fühlt euch jetzt erfrischt, ihr fühlt euch gut. Wir fühlen uns auch gut, denn wir lieben uns alle. Außer Peter mag Farin Urlaub nicht und ich Material nicht. Und Peter muss noch mit Bernd Gerhard Höcke. Schröder in die Sauna. Wechsel. Und ich muss noch mit Bernd Höcke in russische Restaurant. Ich habe jetzt umgedreht, damit du in der Sauna jetzt mit Gerhard Schröder schwitzen musst. Naja. Ja. Ja, cool. Hauptsache. Apropos schwitzen. Heute ist ganz schön warm, oder? Heute war es so warm. Ja, ja, oh, das Wetter wieder. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Hast du eigentlich schon ausgemacht? Nein, ist aus, oder? Guck mal, weißt du, was ich alles nicht erzählt habe? Ich zeig's mal. Zeig aber mal. Ja, obwohl, ist ja eigentlich egal, du hast ausgemacht, oder? Heute ist so warm. Ich habe eine krasse Story mit Zivi-Bullen erlebt. Echt? Okay. Hier André Melnik, der ukrainische Botschafter. Ja. Den hast du getroffen? Nee, den habe ich nicht getroffen, aber da, Alter, was da wieder los war. Heute ist auch ganz schön warm, gell? Genau. Ich habe hier noch die. Das kann ich auch nächstes Mal einfach erzählen. Das ist aber schon strafrechtlich relevant. Oder? Anderes Wort für Durchfall ist Bauchfluss. Ach, ja, schön, ja. Das erzähle ich auch nächstes Mal. Okay. Ich finde, das ist ein solider Gag. Ja. Heute ist auch ganz schön warm, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mhm.